Zweites Buch von Magnus Gottfried Lichtwer. Reiz dich ein edler Trieb nach Art der alten Weisen, dem menschlichen Geschlecht die Tugend anzupreisen, so flöß ihm soll dein Fleiß nicht ohne Wirkung sein, zu guten Taten Lust, für böse Abscheu ein. Soll ich die Torheit fliehen und mich zur Weisheit neigen, so muß dein kluger Mund davon mich überzeugen. Wie vor des Narren Tür verdiente Strafen ruhen und Menschen selig sind, die Gutes willig tun. Du hast allhier die Wahl von zwei verschiedenen Wegen. Der eine Weg ist lang und schwer zurückzulegen, dem Pöbel ganz verhüllt und Weisen nur bekannt. Dem leuchtete Vernunft, der hier den Ausgang fand. Der andere Weg ist kurz, bequem und jedem helle. Erfahrung heißt der Weg, sie führt zur Wahrheitsquelle. Von ihr wird, was Natur und ihr Gesetz begehrt, durch wirklichen Erfolg von Zeit zu Zeit bewährt. Weil aber oft Geschicht und wahres Beispiel fehlen, so stand Aesopus auf, uns Fabeln zu erzählen. Aesopus, Samos Schmuck und Phrygiens Sokrat, der mehr als eine Schar von sieben Weisen tat, er fand zuerst die Kunst durch ein Gespräch von Tieren, das menschliche Geschlecht im Scherz zu überführen. O Menschen, flieht den Geiz, ruft Thales warnend aus. Wer goldene Schlösser sucht, verscherzet oft sein Haus. Wer allzu viel begehrt, hat alles oft verloren. So spricht der Philosoph und predigt tauben Ohren. Er bringt Beweise vor und niemand achtet drauf. Jetzt aber tritt Aesop, der Fabeldichter, auf. Hört, hebt er an, ein Mensch, der Vieh zu halten pflegte, hat einst ein seltenes Huhn, das täglich Eier legte. Allein es legte stets von reinem Gold sein Ei. Er meinet, dass ein Schatz in seinem Leibe sei. Und wirkt das gute Huhn, wie kurz war seine Freude. Das Huhn war andern gleich an Fleisch und Eingeweide. Jetzt bist du überzeugt, der Geiz sei nimmer satt. Und da er mehr begehrt, verlier er, was er hat. Nicht Kindern gibt Aesop bloß Fabeln anzuhören. Er predigt Männern auch, gibt auch den Greisen Lehren. Und wenn er lächelnd schon der Tiere Tun erzählt, so redet er von uns und zeiget, was uns fehlt. Er gibt uns bös und gut begreiflich anzuschauen. Er redet frei mit uns und sucht uns zu erbauen. Hier malt ein redend Bild die Folgen unsers Tuns. Das Beispiel rührt das Herz und überzeuget uns. Mehr als nicht Gründe tun, die in verknüpften Schlüssen nur die, die sie verstehen, spät überführen müssen. Die Gartenlust. Ein Knabe, der die Welt und was darauf geschah, nur durch das Stubenfenster sah und niemals aus dem Hause kam, empfand so große Lust, ein wenig auszugehen, dass ihn auf wiederholtes Flehen der Vater endlich mit in einen Garten nahm. O, wie erstaunt das Kind, als es ein Beet erblicket, darauf der Flora Wunderhand, des Frühlings größten Schatz verwandt und alles göttlich ausgeschmücket. Der Knabe machte sich in die belaubten Gänge, auf denen eine ganze Menge verirrter Nachtigallen sang. Er kam an einen Fels, allwo von allen Ecken das Wasser in ein Marmorbecken mit silberhellen Wirbeln sprang. Der Knabe sieht und meint, ein Paradies zu schauen. Ach, Vater, spricht er, lass mich hier, das ist der Götter Lustrevier, ich wünsche lebenslang dies Gartenfeld zu bauen. Wen rührt nicht frommer Kinder flehen? Der Vater mußte weitergehen und ließ den Sohn vergnügt zurücke. Ihm kürzte Lust und Fröhlichkeit die angenehme Sommerszeit, er lobte täglich sein Geschicke. Bald band er einen Blumenstrauß, von Rosen, bald von Nelken wieder, bald las er sich zur Kost die schönsten Äpfel aus und legte sich sodann auf grünen Rasen nieder. Indessen wuchs das Jahr, die Tage wurden klein, der angenehme West zog seinen Odem ein. Des Gartens schönster Schmuck, die Rosen und die Nelken, begannen endlich zu verwelken. Der Nordwind zog dem Baum die Sommerkleidung ab, der Winter kam heran, mit ihm die weißen Flocken, der Schnee des grünes Laubes Grab, die Vögel zogen heim, der Quell hob an zu stocken. Und unser Knab empfand des Frostes Grausamkeit bei dieser kalt und rauen Zeit, da ihm schon Hand und Fuß erstarrten, schien ihm der ehemals schöne Garten ein Höllenort, ein Ort der Pein, er wünschte schon heraus zu sein. Indem er nun betrübt und schwach herumspazierte, da kam der Vater an, der ihn nach Hause führte. Dieser Garten ist die Welt, die im Frühling junger Jahre uns mit ihrer bunten Ware so ausnehmend wohlgefällt. Aber wenn wir älter werden, wenn der Reif das Haupt umzieht, so verfliegt die Lust der Erden und zerstiebet in die Luft. Drum so danke Gott mit Freuden, wenn er dich aus diesem Leiden wiederum nach Hause ruft. Der Adler und der Schmetterling. Ein Sonnenadler, den sein Flug bis an die höchsten Wolken trug, ward durch den Wald von tausend Zungen als aller Vögel Fürst besungen. Lob zeugt den Neid, ein Schmetterling, ein kleines, aber stolzes Ding, vermaß sich ohne Scheu dem Adler gleich zu fliegen, wo nicht ihm dennoch obzusiegen. Der Adler nahm den Wettstreit an, als man ihm solches kundgetan, und ließ dem Molkendiebe sagen, es morgen früh mit ihm zu wagen. Der Adler war schon lange da, eh sein Bestreiter kam, der auf der kurzen Reise auf manches Blümchen flog und da und dorthin sah, nach aller Schmetterlinge Weise. So kam er an und gleich darauf erhob der Adler sich zu den saphirnen Höhen. Der kleine Harlekin rafft sich nun gleichfalls auf und lässt die bunten Flügel gehen. Allein er war nicht weit, als schon ein Wirbel kam, der ihn vor aller Augen nahm und rücklings mit herunterbrachte. Es war kein Vogel, der nicht lachte. Ihr kleinen Dichter, merkt's und wagt euch nicht zu viel, gebietet eure Eigenliebe, sonst geht's euch wie dem Molkendiebe, aus einem Barf wird kein Virgil. Die zwei alten Weiber. Die Uhr tat in der Nacht 11 Schläge, da ging ein altes Weib in einem hohlen Wege. Ein anderes altes Weib kam in den Weg heran. Die Toren sahen sich für zwei Gespenster an und standen starre da, als ob sie Säulen wären. Sie standen, bis der Morgen kam, da jede brummend Abschied nahm. Wir hindern in der Welt einander mit Chimären. Die zwei Weisen in Peru. Es sah Peru dereinst zwei Lehrer, der Sonne brünstige Verehrer, den Ausbund strenger Heiligkeit. Ihr Ruhm war gleich im ganzen Süden, ihr Eifer wenig unterschieden, ihr Lehrgebäude himmelweit. Der eine sah trotz ihrem Lichte der Gottheit kühn ins Angesichte, sein Auge ging ihr immer nach. Die Tränen strömten von den Wangen, und das Gesichte war vergangen, ehe er sein Schauen unterbrach. Der andere glaubt, dass Menschenaugen Gott auch im Werk zu schauen nicht taugen, noch wie ihn die Natur verklärt, weil die Vernunft im Schließen wanke, so sei der witzigste Gedanke, den man von Gott macht, tadelnswert. Um nun die Sonne nicht zu schauen, so ließ er eine Höhle bauen, wohin die Sonne niemals kam. In dieser ward bei langer Weile der finstre Heilige die Eule, der Welt, sich und der Sonne Gram. So wurden diese teuren Männer der Sonne widrige Bekenner durch Dunkelheit und Vorwitz blind, und lehren, dass in Glaubensdingen so Dummheit als verwegne Schwingen zwei Mittel der Verblendung sind. Der Bäcker und die Maus. Ein Mäuschen, das an einer Semmel in eines Bäckers Laden fraß, versaß und nahte sich dem Schemel, darauf der Meister lauschend saß. Und sieh, da hat er sie beim Felle. So, so, Herr Mausekopf, rief er, bist du mein Dieb? Wohlan, Geselle, holt unsern schwarzen Kater her. Ich, sprach die Maus, ein Dieb, das wäre ein Schimpf für mich und mein Geschlecht. Gottlob, ich halte noch auf Ehre, beleidigt nicht das Völkerrecht. Ich bin ein Fremder, lieber Bäcker. Was Völkerrecht, warf dieser ein. Du hast den Tod verdient, du Lecker. Du magst Frank oder Schwabe sein. Wie, sprach die Maus, wenn ich euch sage, und was hier geschehen ist? Der Knecht hat, rede, dieser Tage, dein Weib, was hat er sie, geküsst? Der Bäcker geht dem Knecht zu Leibe, er schäumt, er flucht, der Knecht erschrickt. Die Maus entwischt, Gott helf dem Weibe. Wer leicht sich zürnt, wird leicht berückt. Der Hänfling. Ein Hänfling, den der erste Flug aus seiner Eltern Neste trug, hob an, die Wälder zu beschauen und zeigte Lust, sich anzubauen. Ein edler Trieb, dein eigener Herd, ist, sagt das Sprichwort, Goldes wert. Die stolze Glut der jungen Brust macht ihm zu einem Eichbaum Lust. Hier wohn ich, sprach er, wie ein König, dergleichen Nester gibt es wenig. Kaum stand das Nest, so ward's verheert und durch den Donnerstrahl verzehrt. Es war ein Glück bei der Gefahr, dass unser Hänfling auswärts war. Er kam, nachdem es ausgewittert, und fand die Eiche halb zersplittert. Da sah er mit Bestürzung ein, er könne hier nicht sicher sein. Mit umgekehrtem Eigensinn begab er sich zur Erde hin und baut in niedriges Gesträuche, so scheu macht ihn der Fall der Eiche. Doch Staub und Würmer zwangen ihn, zum andern Mal davon zu ziehen. Da baut er sich das dritte Haus und las ein dunkles Büschchen aus, wo er den Wolken nicht so nahe, auch nicht die Erde vor sich sahe, ein Ort, der in der Ruhe liegt, da lebt er noch und lebt vergnügt. Vergnügte Tage findet man, soferne man sie finden kann, nicht auf dem Thron und nicht in Hütten. Kannst du vom Himmel es erbitten, so sei dein eigener Herr und Knecht, dies bleibt des Mittelstandes Recht. Der Hühnerhund. Des kranken Mopses gutes Leben begehrt der neidische Belin. Belin, vor dem die Hasen beben, das Rebhuhn fällt, die Füchse fliehen. Da sieht man, wem das Glücke grünet. Seht, spricht er, diesen Brotdieb an. Zeitlebens hat er nichts getan, doch wird er wie ein Abt bedienet. Das Brot vom schönsten Weizenkorne und Lerchenbrüste nähren ihn. Seht, wie sich Herr und Frau bemühen. Da ist Mops hinten, Möpschen vorne. Ich bin gesund, was ist mein Dank, wenn ich Feld, Busch und Tal durchkrochen, des Tages Prügel, abends Knochen. Warum bin ich nicht gleichfalls krank? Es hat nach des Fontäne Lehren das Glücke zu gewisser Zeit die grausame Gefälligkeit, der Toren Wünsche zu erhören. Belin ward krank und Mops gesund, sobald der Hausherr es vernommen, ließ er gleich seinen Jäger kommen und sprach, er schießt den Hühnerhund. Der arme Hund erschrak nun heftig, als er den Todesspruch empfing, und dieser Schrecken war so kräftig, dass ihm sein ganzes Weh verging. Er säumte nicht, davon zu scheiden. Sieh, Neid, wie töricht du verfährst, du kannst im Elend uns beneiden, worin du längst versunken wärst. Die zwei Jupiter. Ein reicher Heide wurde Herr von einem irdenen und goldenen Jupiter. Der Tönerne hob an, sich heftig zu beschweren, man woll ihn nicht genug verehren. Solang ich in dem Hause bin, so hab ich, prüfe dein Gewissen, von kalter Küche zehren müssen. Ein wenig Salz und Mehl ist alle mein Gewinn. Hingegen jenes Herd wird fett vom Opferblute. Die Rosen schmücken ihn, der Wein fließt um ihn her. Mir aber tust du nichts zugute. Bin ich nicht Jupiter wie er? Ein Fürst der Sterblichen und Vater aller Götter, hab ich nicht ebenfalls den Donner in der Hand? Weswegen wird der Kern dem stolzen goldenen Vetter und mir die Hülse zugewandt? Herr Tongott, haltet mir's zu Gnaden, versetzt der Heide drauf, was habt ihr mir genützt? Verhütet ihr den kleinsten Schaden, solang ihr auf dem Herde sitzt? Hat denn der Goldene mehr getan? Hob hier der Götze wieder an. Gar wenig, sprach der Mann, allein das Gold ist teuer, sein Wert ist groß und bleibet mir. Doch euresgleichen kaufe ich hier, Herr Tongott, zwei um einen Dreier. Es ward der arme Zevs hierdurch so aufgebracht, dass die Glasur an ihm zerborste. O, wer doch sein Verdienst erforschte, ehe er durch Bettelstolz sich zum Gelächter macht. Der Vogel Platea und die Reiger. Der Vogel Platea, nach andern Pelikan, nach andern Löffelgans, das Tier hat viele Namen, griff einst zwei volle Reiger an, die aus dem nächsten Wasser kamen, und jagte diesen Herrn die Fische wieder ab, die sie im Teiche weggefangen, und strafte sie dabei, dass sie den Raub begangen, da denn ein Wort das andere gab. »O«, rief ein Reiger, »das ist schnöde, wir fangen unsere Kost mit Mühe, ein fauler Schlemmer speiset sie.« Hier fiel der Platea ihm trotzig in die Rede. »Wie, du begehrst noch ungescheut, gestohlene Sachen zu behalten? Ehe soll man euch die Köpfe spalten, es lebe die Gerechtigkeit.« Es ward der Raub hierauf von ihm sofort verzehret. Dergleichen Vogel wohnt noch jetzt in mancher Stadt, der ebenfalls wie der verschiedene Namen hat und die Gerechtigkeit zu seinem Vorteil ehret. Man klagt darüber hier und da. Wer zweifelt, frage nur die Leute. Er straft die Dieberei und nährt sich von der Beute, als wie der Vogel Platea. Die wilden Schweine. Ein ungeheures wildes Schwein, das oft die Winzer rasend machte, ging auf den Raub und brach bei Nachte in einen reichen Weinberg ein. Es ward der Berg durchwühlt, da ging in einer Stunde der Schweiß des ganzen Jahrs zugrunde. Der Eber fand hierauf für gut, sich weiter umzusehen. Seht, was der Zufall tut. Des Winzers Hütte stehet offen, der Winzer selber schlief besoffen. Ein neues Glück für ihn, der Trunk schmeckt auf die Kost. Der Eber fand ein Fass voll Most. Er tunkt den Rüssel ein. O, das sind Göttersäfte. Hilf, Bacchus, hilf! Wie schlürft das Schwein und schluckt das Öl der Trauben ein. Schluckt und versäuft Gehirn und Kräfte. Es taumelt hin und her, fällt zu der Tür hinaus, kömmt wieder in den Wald, stößt sich an alle Bäume, es stolpert, grunzt und schnaubt und tut, als ob es träume. Es hört's sein Weib die Sau und lässt ihr sumpficht Haus, die ganze Freundschaft folgt, das Schwein wühlt in der Erde, haut nach der Mutter und dem Sohn. »Flieht, Kinder«, sprach die Sau, »eh eins beschädigt werde,

und ein Kapaun bei großer Hitze zu einer nahegelegenen Pfütze, um einen guten Zug zu tun. Es hatte der Kapaun die Schwachheit des Narzissen, dass er, sich zu besehen, gern an das Wasser ging. Ein Spiegel ist ein köstlich Ding, wie Junggesell und Jungfer wissen. Die Pfütze war so ziemlich klar, und alles, was am Ufer war, erschien und malte sich auf ihrer glatten Fläche. Auf dieser konnte sich der prächtige Kapaun in seinem vollen Putze schauen. Hier sah und liebt er seine Schwäche. »O Jungfer, seht ein bisschen her«, so sprach der Stutzer zu der Henne, »und saget mir nur ungefähr, ob ich nicht artig heißen könne.« »Herr«, sprach das lose Huhn, »das muss ich euch gestehen, ihr seid geputzt und wunderschön. Die Federn stehen euch gut, ihr seid so schlank vom Leibe, nichts fehlt euch weiter als ein Kamm. Dann nehme ich euch zum Bräutigam. Ihr habt zu viel von einem Weibe.« Der Esel und die Dohle. Ein Esel mochte lüstern sein und wollt auf öffentlichen Gassen sein lieblich Stimmchen hören lassen. Er hob abscheulich an zu schreien. Die, so daselbst vorübergingen, verwünschten, schimpften ihn dafür. »Pfui«, sagte man, »das garstge Tier, es brüllt, dass uns die Ohren klingen.« Nur eine Dohle saß dabei, die das ertötende Geschrei, das alle Welt mit Recht verfluchte, allein bewunderte und nachzumachen suchte. Ein Narr trifft allemal noch einen Größern an, der ihn nicht genug bewundern kann. Der Wandersmann und die Sonnenuhr. Bei einer Sonnenuhr blieb einst ein Wanderer stehen. Die Morgensonne schien, die Uhr wies auf 7:30. Der Mann sprach: »Es ist früh, ich will bis mittags gehen«, indem er sich darauf bedachte. So kam ein dickes Wolkenheer, die Sonne ward verhüllt, der Wandersmann sah wieder nach seiner Sonnenuhr und rieb die Augenlider. Die Uhr wies keine Stunden mehr. »O«, sprach er, »falsches Ding, das an das Glück sich bindet. Hinweg mit einem solchen Freund, der mich so lange kennt, als mir die Sonne scheint, und wenn sie nicht scheint, mir verschwindet.« Der Rhein. Der alte Rhein beschloss, der Wehrmann deutscher Grenzen, die Zahl der Männer zu ergänzen, und suchte sich ein Ehgemahl. Die schönste Nymphe traf die Wahl, ein Reis aus edlem Hause. Der graue Bodensee, die Mosel und die Ahr, der Neckar nebst dem Main, der Bräutigamsführer war. Erschienen nach Gebühr und tanzten auf dem Schmause. Das Schilf ward ungefähr zum dritten Male grün, als die beglückten Ehegatten ein Kleeblatt schöner Kinder hatten. Der Vater sparte nichts, sie löblich zu erziehen, und liebte sie mit Recht als seines Hauses Säulen. Die Liebe gab ihm ein, sein großes Wasserreich mit seinen Söhnen gleich zu teilen. Sein Herz ward ihm vor Freude weich. O Ehre, drei erwachsene Söhne, die aus des Vaters Schoß mit brüllendem Getöne ins Meer als große Ströme ziehen, ein Reiz, der unserm Rhein unüberwindlich schien. Er macht die Jünglinge zu Flüssen, gibt jedem seinen Landstrich, den sie mit Macht durchströmen müssen. Er gibt, schenkt und erschöpft sich, bis dass sein eigener Strom dadurch so abgenommen, dass er mit großer Not sich an die Weiher schlich, allwo er einem Graben glich. Es ging dem Guten Rhein wie Ludewig dem Frommen. Der Weise und der Alchemist. Gesund und fröhlich ohne Geld lebt einst ein Weiser in der Welt. Ein Fremder kam zu ihm und sprach: Auf meinen Reisen hört ich von deiner Redlichkeit. Du bist ein Phönix unserer Zeit. Nichts fehlt dir als der Stein der Weisen. Ich bin der Trismegist, vor dem sich die Natur stets ohne Schleier zeigt. Ich habe den Merkur, durch den wir schlechtes Blei in feines Gold verkehren, und diese Kunst will ich dir lehren. O dreimal großer Trismegist, versetzt der Philosoph, du magst nur weiterreisen. Der ist kein Weiser, dem das Gold so schätzbar ist. Vergnügt sein ohne Gold, das ist der Stein der Weisen. Ein Kollektivum zu Frankfurt am Main. Der Tiere Häupter machten Friede, des nimmersatten Krieges müde. Doch mit Bewilligung des tierischen Geschlechts und Vorbehalt jedweden Rechts, ein Reichgerichte soll, was streitig blieb, entscheiden. Man willigte darein mit Freuden. Die Schlang, ein kriechend Tier, ward, weil ihr Witz bekannt, zum Reichsschuldheißenamt ernannt. Beisitzer waren Murmeltiere. Wenn einer wachte, schliefen viere. Schildkröten von bewährter Treu verwalteten die Kanzelei. Die Schnecken wurden Advokaten, die hundertjährige Fristen baten. Man sagt, dass dies Gericht nie jemand Unrecht tat und dass von ihrem Spruch nie jemand appellierte. Denn ehe der Reichsschuldheiß ein Urteil publizierte, verschied Partei und Advokat. Der Maler. Ein alter Maler ward halb blind, und wie die alten Maler sind, so mocht er dennoch gern Gemälde sehen und richten, denn den gewohnten Trieb kann bloß der Tod vernichten. Einst sah er in dem Vatikan das Kunststück Raphaels, das Bild des Schöpfers an, wo uns die Majestät des, der die Welt regieret, mit einem heil'gen Schauder rühret. Der Maler sah es an und schüttelte den Kopf. Euch um mich Stehenden muß ich doch was entdecken. Der Raphael, sprach er, das war ein schlechter Tropf. Sein Kunststück hat zwei große Flecken. Nein, Freund, wir werden nichts gewahr, antwortete man ihm. Du aber hast den Star. Die Flecken sind in deinen Augen. Des blinden Urteil kann von Farben gar nichts taugen. Die Fische. Der Hochmut kam einmal ins Meer und fuhr den Fischen in die Köpfe. Es war vom Blackfisch bis zum Stör kein so geringes Seegeschöpfe. Es wünschte, was zu sein. Des Fischmonarchen Haus war damals voller Supplikanten. Die meisten wirkten sich besondere Titel aus, worin sie selber sich verkannten. Dem Stockfisch kam der Rang zu allerletzt in Sinn. Er schwamm zum Walfisch hin und klagte nach der Länge, dass Stockfisch schlechtweg künftighin ein wenig zu verächtlich klänge. »Nein, Stockfisch sollst du ferner sein«, fiel ihm der Fische König ein. »Doch hast du dich des Rangs noch über Stör und Haien auf ewig künftig zu erfreuen?« Vergnügt schwamm er davon, der Ruf durchdrang das Meer, und kurz darauf erschien ein Supplikantenheer. Die Fische drängten sich bei Haufen, den Stockfischtitel zu erkaufen. Räumt erst dem Esel Würden ein und lasset ihn den Sack zum Ehrenzeichen tragen. So will ein jeder Esel sein, man wird sich um die Säcke schlagen. Der Priester und der Kranke. Es rasten Pest und Tod in einer großen Stadt. Die Priester wurden heisch, die Totengräber matt. So wuchs der Krankenzahl, so häuften sich die Bahren. Geschlechter starben aus, viel Junge vor den Jahren. viel alte, doch nicht gern, das sah erbärmlich aus. Einst kam ein Ordensmann in ein gewisses Haus. Hier lag ein kranker Greis und stritt mit seinem Ende. Sein Pfühl war mürbes Stroh, sein Hüter kahle Wände. Zwei Sägen und ein Beil, sein ganzes Hab und Gut. Mein Freund, hob jener an, o fasset frohen Mut! Der Kerker dieser Welt wird euch nun aufgeschlossen, wo ihr des Wehmuts viel und wenig Lust genossen. Verzeiht, antwortete der arme, kranke Mann, ich habe gut gelebt, solang ich denken kann. Mich quälten weder Neid noch Hass noch Nahrungssorgen. Mein Werkzeug, das hier liegt, erwarb mir alle Morgen des Tages Unterhalt, von Schulden war ich frei. Gesund, mein eigener Herr, was fehlte mir dabei? Der Pfarrer wußte nicht, was er gedenken sollte, doch fragt er, ob er denn auch gerne sterben wollte. Warum nicht, sprach der Greis, da, wie ihr sehen könnt, mir Gott so lange Zeit des Lebens Lust gegönnt. O möchten groß und klein des Alten Lehre fassen, wer sich begnügen lässt, lebt fröhlich, stirbt gelassen. Jupiter und die Winde. Dem Jupiter fiel ein zu reisen. Wohin, wohin als in die Welt? Er sprach, der Augenschein mag weisen, wie die Natur mein Recht bestellt. Kein Schwanenkleid verbarg die Glieder, kein goldner Tau fiel mit ihm nieder, kein Nebel macht ihn unsichtbar, er zeigte sich so, wie er war. Aus seiner rechten strahlen Blitze, die linke schmückt ein goldner Stab, ein Adler dienet ihm zum Sitze, so fährt er auf die Erd herab. Es hob sich alles an zu regen, die Nymphen sangen ihm entgegen, die Faunen tanzten vor ihm her, die Erde jauchzt, es horcht das Meer. Ihr Brüder, rief ein Fürst der Winde, der Götterhaupt kehrt bei uns ein, und alles liegt voll Staub, geschwinde, die Straßen müssen sauber sein. Wohlan, lasst uns die Backen füllen, hob Bruder Sturmwind an zu brüllen, es merke Zevs, dass auch kein Heu in einem klugen Windkopf sei. Sie fahren stracks wie wilde Drachen durch Süd und Nord, durch Ost und West, um Bahn und Wege rein zu machen, durch die der Gott sich fahren lässt. Ihr Blasen füllt die Luft mit Staube, mit Dünsten, Sand und dürrem Laube. Ein schwarzer Dampf bezog das Land, es wurde Nacht und Zevs verschwand. Seht doch der falschen Weisheit Früchte, rief der erzürnte Zevs allhier. Eh ihr erschient, war alles Lichte. Wer macht den Staub als eben ihr? Er winkt und droht den tollen Winden, und Staub und Finsternis verschwinden. Zur Besserung schreite mit Bedacht, weil Sturm oft übel Ärger macht. Der Maulwurf. Ein Maulwurf, der durchaus ein Weiser heißen wollte, warf vor Betrachtungen, worin er sich verlor, fast keinen Haufen auf. Er schloss auch noch zuvor die Augen zu, dass ja ihn nichts zerstreuen sollte. Die Nachbarn nötigten einst diesen Sonderling, mit ihnen einmal auszufahren. Und da geschah's, als ihm die Augen offen waren, dass er ein Quittchen fand, das noch am Zweige hing. Er rief dem einen zu, der ihm erklären mußte, was dieses Ding wohl sei, und hörte den Bericht verächtlich an und sprach, man wundere sich nur nicht, dass ich es nicht zu kennen wußte. Ein weiser Denkender, der sich in sich vergisst, kann so gemeines Zeug nicht in dem Kopfe tragen. Doch will ich euch dafür jetzt eine Wahrheit sagen, die allen ein Geheimnis ist. Was hilft's, dass ihr den Kot stets durcheinander werfet. Glückselig ist, wer in der Ruh die Kräfte des Verstandes schärfet. Jedoch genug hiervon, hört zu. Der runde Kloß, den ihr mir eine Quitte nennet, hängt selber an des Zweiges Fuß. Der Zweig hat einen Riss, wie ihr hier sehen könnet. Drum folgt, dass er an was gehangen haben muß. Der Zweig ist stark, das Ding hingegen, daran er hing, muß stärker sein. Sonst hätt es ihn nicht tragen mögen. Dies Stärkere hängt vielleicht an einem andern fest, was noch viel stärker ist, wie sich leicht schließen lässt. Dies hängt vielleicht an einem Dritten, das stärker als die zwei zugleich samt Zweig und Quitten. Hieraus mach ich den Schluss, es können Zweige sein, die noch viel dicker sind als unser drei vom Leibe. So warte, bis man dir, fiel ihm ein anderer ein, die Schuppen von den Augen reibe. Du Wurm, machst du so großen Wind und weißt noch nicht, dass Bäume sind? Der Satyrenschreiber. Es setzte sich ein Dichter hin und schrieb ein ganzes Buch Satyren. Der Pöbel sprach davon nach seinem Eigensinn. Es hieß, ein jeder Tor will jetzt philosophieren. Seht diesen neuen Elihu, er wird die Türken noch bekehren. Das Strafamt kömmt dem Priester zu, man wird's zu rechter Zeit schon von der Kanzel hören, wer sich an seiner Pflicht versäumt. Hört, sagte der Poet, was tut ihr denn so spröde? Der Priester predigt euch in ungebundener Rede, und meine Predigt ist gereimt. Zum Lehramt steiget man durch unterschiedene Stufen, ich durch die Poesie, ein anderer neben mir durch seine Redekunst. Wer hat dich denn berufen? Ach, ihr bedenkt es nicht, ihr guten Kinder, ihr, wer den Beruf erwarten wollte, ich glaube, dass er wohl zeitlebens warten sollte. Der Trieb, den Gott in jedem schuf, ist sein natürlicher Beruf. Des Vulkans drei Ehen. Vulcanus traf den Mars daselbst von Neuem an, wo er ihn ehedem in einem Netze haschte, als er verbotene Früchte naschte. Nie hat ihm, wie man sagt, der Kopf so weh getan. Beim Stücks, rief er nun aus, ich will das Ding nicht leiden. Man stellt ihm Höll und Himmel vor, umsonst, der Grimm verschloss sein Ohr, er ließ sich von der Venus scheiden. Ein Gott der Schmiede kann nicht lange Witwer sein, die Eris trat an Venus Stelle, Vulcanus fiel zu seiner Pein vom Fegefeuer in die Hölle. Der Eris Antwort fing sich stets mit Aber an, nein, war das Schlusswort ihrer Rede. Aus ihrem Munde wuchs der Zwiespalt und die Fehde. Nichts war ihr möglich zu bejahen. Er hatte kaum geredet, so strafte sie ihn Lügen. Er schwur, dass er's gesehen, sie sprach, die Sinne trügen. Er sagte ja, sie nein, das schadet immerhin. Das war ein rechter Eigensinn. Vulcanus ward des Dinges müde, und als sie ihm das Widerspiel einst allzu heftig hielt, nahm er den Hammerstiel und jagte sie aus seiner Schmiede. Der guten Dinge gibt es drei, die Echo ward von ihm zur dritten Frau erlesen, die ihrer Jungfernschaft schon lange Gram gewesen. Vulcanus war vergnügt dabei. Was er für gut nur fand, das lobte sie zur Stunde. Kein Aber kam aus ihrem Munde. Sie wiederholte nur, was ihr Vulkan befahl. Er pfiff, sie auch. Er fluchte und sie fluchte. Ich dächte, sprach der Mann, ich dächte, rief sie nach. Ja, rief er, ja, rief sie. Kurz, wie er's auch versuchte, so sprach die Echo stets, was ihr Vulkanus sprach. »O«, seufzt Vulkan zuletzt, »Kind, sprichst du denn zu allen sonst weiter nichts als Ja?« »Ja«, fiel die Antwort, »Ja.« »Hilf, Himmel, sitzt der Knoten da, das heißt, aus Hitz in Frost gefallen. Die Eris quälte mich mit Nein, und die will mich mit Ja vergeben. Geh fort, du Affe, du, ich will alleine leben.« »Du Affe«, sagte sie und ließ den Mann allein. So fügt das Glück sich nicht den Freiern überall. Der zeugt mit seiner Frau nicht Kinder seines Leibes. Der freit ein böses Weib und mancher statt des Weibes nur einen schönen Widerhall. Sokrates und der Witwer. Das frömmste Herz, der schönste Leib, das inniglich geliebte Weib, wird ihres jungen Mannes Küssen durch einen frühen Tod entrissen. Untröstlich über den Verlust zückt er den Dolch auf seine Brust. Gehindert von getreuen Händen zerstößt er sich die Stirn an Wänden. Kaum zähmen Bande seine Wut, dass er sich nichts zuleide tut. Auf Bitte wird er losgebunden, allein vom Schmerz ganz überwunden, sah man zum Sokrates ihn gehen, um seinen Rat sich zu erstehen. »Ach«, sprach er, »weisester auf Erden, kann meiner Not geholfen werden? Ich soll nicht sterben, da das Licht mir dennoch tausend Geißeln flicht.« Der Weise schlug die Augen nieder. »Kommt«, sagt er, »nach 8 Monden wieder.« »Ja, nach 8 Monden, welche Zeit!« Da hat er wiederum gefreit.